Text 10. Sie hören an einer Universität einen Vortrag zum Thema Gesundheitswesen. Sie hören den Text zweimal. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu meinem heutigen Vortrag, in dem es um unser Gesundheitssystem geht. Wo liegen die Schwächen des Systems? Und wie lässt sich Gesundheit gerecht verteilen und solidarisch bezahlen? Wirklich am Rande des deutschen Gesundheitssystems stehen die Menschen, die wenig Geld und wenig Wissen über Gesundheit haben. Klar gibt es in Deutschland eine Pflicht zur Krankenversicherung. Klar stehen allen gesetzlich Versicherten die gleichen Leistungen zu. Und doch stellen Armutsforscher fest, dass sozial schwächere Menschen auch in Sachen Gesundheit benachteiligt sind. Armut führt zu Krankheit und Krankheit verstärkt zu Armut. Betroffen sind vor allem kinderreiche Familien, Alleinerziehende, Arbeitslose, Migranten und Obdachlose. Bei den Erwachsenen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen häufig. Armut macht Stress und der Herzinfarkt, der früher eine Managerkrankheit war, tritt heute bei sozial Benachteiligten auf. Die Kinder aus armen Familien leiden deutlich häufiger unter Übergewicht, das später zu Bluthochdruck oder Diabetes führen kann. Sie haben öfter Karies, Infektionskrankheiten und Asthma. Die Ursachen? Weniger Bewegung, eine ungesündere Ernährung und ein schlechteres Wohnumfeld mit viel Verkehr. Vielen Familien fehlt einfach das Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil. Eine Untersuchung der Medizinischen Hochschule Hannover hat gezeigt, dass die Lebenserwartung von armen Menschen 7 Jahre kürzer ist als die von reicheren. Die Gesundheitsreform hat das Problem noch verschärft. Weil sie sich die Praxisgebühr und die Medikamentenzuzahlung nicht leisten können, gehen ärmere Menschen seltener zum Arzt. Dadurch können Krankheiten nur verzögert behandelt werden und werden oft verschleppt. Wünschenswert wäre daher eine Befreiung von der Praxisgebühr und den Medikamentenzuzahlungen für sozial schwächere Familien. Die Gesundheitsreform hat die Vorsorgeuntersuchungen und Arztbesuche für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ausdrücklich von der Praxisgebühr ausgenommen. Doch nicht alle Eltern wissen das. Bis zu einem Fünftel aller Kinder kommen nicht zu den Untersuchungen. Darunter ist ein hoher Anteil an Kindern aus sozial schwächeren Familien. Gerade im Vorschulalter ist die Teilnahme an den sogenannten U's wichtig, damit Entwicklungsstörungen rechtzeitig vor Schulbeginn erkannt und behandelt werden können. Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte fordert daher eine Pflicht zur Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen. Es gibt in Deutschland eine Schulpflicht, die eingeführt wurde, damit allen Kindern eine gleiche Bildungschance gewährt wird. Eine Vorsorgepflicht könnte ähnlich gleiche Gesundheitschancen für alle Kinder gewährleisten. 2 Arten der Versicherung kennt das deutsche Gesundheitssystem. Die gesetzliche Krankenversicherung, in der rund 89% Mitglied sind, und die private, der 9% angehören. Die gesetzliche Krankenversicherung funktioniert nach dem Solidarprinzip. Das heißt, jeder zahlt abhängig von seinem Gehalt, die Leistungen sind für alle gleich, reichere Menschen fangen ärmere auf. Die Familie ist mitversichert. Die private Krankenversicherung, der hauptsächlich einkommensstarke Menschen angehören, sichert dagegen das tatsächlich zu erwartende Krankheitsrisiko ab. Die Systeme bestanden bisher nebeneinander. Das Problem? Gesunde und finanzkräftige Patienten wandern ab zu den privaten Kassen, sodass ihr Beitrag in der gesetzlichen Versicherung fehlt. Außerdem können die Ärzte bei Privatpatienten deutlich höhere Honorare ansetzen. Die Folge? Kassenpatienten fühlen sich gegenüber den Privatpatienten häufig benachteiligt, klagen über längere Wartezeiten und eine schlechtere Behandlung. Eine Studie hat gezeigt, dass die Deutschen ihrem Gesundheitssystem zunehmend skeptisch gegenüberstehen. Nur noch 37% glauben daran, dass die Politik die gesundheitliche Versorgung langfristig sichern kann. Und ein Drittel bezweifelt, dass durch die gesetzliche Krankenversicherung eine ausreichende medizinische Versorgung in Deutschland gewährleistet ist. Die rein medizinischen Leistungen betrifft das nicht, aber den Zeitfaktor schon. Der Arzt kann sich für den Privatpatienten mehr Zeit nehmen. Manche Gesundheitsökonomen fragen deshalb, ob in Deutschland überhaupt zwei Systeme der Krankenversicherung nebeneinander bestehen müssen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.